So schnell geht's. Irgendwas sieht noch falsch aus. Jetzt. Ja, passt doch. Oh, jetzt ist hier so ein Cut drin. Jetzt las es doch. Ich hab's gerade eben verschrien, dass heute alles auf Anhieb funktioniert. Und wahrscheinlich fliegt uns das bald um die Ohren. Ich meistens so. Jetzt erst mal kurz durchschnaufen, war gerade brisant. Nee, rasant. Rasant. Mhm. Ja, ja. Es ist die große Urlaubsfolge, Patrick. Wir haben viel zu berichten wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Ich bin aktuell jetzt noch im Urlaub. Selbst wenn ihr am Freitag die Folge hört, habe ich auch noch Urlaub. Oh, ich lasse mir gut gehen. Das muss ein Traum sein. Ganze 6 Urlaubstage habe ich dafür hingeblättert, für die Zeit jetzt. Aber ist gut, ich habe es gebraucht. Und ich denke, ich bin tiefenentspannt, aber schauen wir mal, wo die Folge uns hinführt. Hast du was zum Einstieg oder sollen wir mal erstmal das Intro abfeuern? Ich habe so gar nichts zum Einstieg, okay. Merke ich gerade. Naja, leg mal los. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens und Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, Patrick. So, gutes Intro. Ich habe ein Feedback zur letzten Folge. Oh, ich hatte gar nichts. Der hatte gar nichts. Und zwar ein Kollege, von dem ich nicht wusste, dass er es hört. Vielleicht hat er es mir einmal gesagt, aber ich wusste, dass er es aktiv hört. Und vielleicht hört er es auch nicht aktiv. Auf jeden Fall hat er die letzte Folge gehört. Und da ging es drum, um Safari-Tabs schließen. Und ich habe gesagt, ich glaube, das geht irgendwie, also ich glaube, ich habe es schon mal gesehen, aber ich wusste es auf jeden Fall nicht, wie es geht. Und er hat mir dann erklärt, was man machen muss, um gleichzeitig alle Safari-Tabs zu schließen. Also wenn ihr so ein Safari, so ein Tab-Messi seid wie du, aber halt auf dem Handy, ja, dann ist es vielleicht was für euch. Ich nutze es eigentlich immer eher, um das wie so Notizen zu machen, zu haben. Ich mache die Tabs, lasse ich offen und jetzt, wenn man Safari aufmacht, hat man immer so eine Übersicht und da denke ich, ah ja, stimmt, da wollte ich noch das bestellen, deswegen lasse ich es offen, also ich brauche die wirklich. Aber falls es euch so geht, wie vielleicht irgendjemanden, der damit ein Problem hat oder vielleicht ist wirklich euer Handy deswegen langsam, probiert es aus, haltet lang den Fertigknopf, wenn ihr auf der Tab-Übersicht seid, rechts unten ist ein Fertigknopf, haltet den lang gedrückt, dann kommt eine Warnung oder dann ploppt sowas Kleines drüber auf, da steht dran alle und dann steht eine Zahl dran, wie viele Tabs ihr schließen könnt. Bei mir sind es aktuell 5, also bei mir lohnt sich's nicht. Aber ja, schickt uns mal eure Zahlen, die da stehen. Der mit dem Highscore kriegt vielleicht irgendwas, aber macht nicht einfach Tabs auf. Ach, es hat bestimmt keiner mehr als ich im Normalfall. Wie viel hast du, was steht bei dir dran? Aber bei mir steht, ich habe 9, aber das ist gerade echt wenig. Das ist gerade wenig, ja. Sehr gut, ja. Frag das mich mein morgen Feedback. Noch mal. Shoutouts an Tobi Hölzli, meinen Kollegen, der hat mir das gesteckt, wie das funktioniert. Er war ein bisschen entsetzt darüber, dass ich das nicht wusste. Ja, aber das ist doch keine Funktion, die man immer braucht. Ich habe es schon mal gehört tatsächlich. Jetzt, wo du angefangen hast zu erzählen, kam es wieder rein. Ich habe das schon mal gesehen, schon mal gemacht, aber nie benutzt, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass ich es schon mal gesehen habe. Ich war mir relativ sicher, dass es die Funktion gibt. Aber dadurch, dass ich es nicht brauche, muss ich mir nicht merken, wie es geht. Wäre ja Quatsch, wäre verschwendete Gehirnleistung. Naja, jetzt wisst das alle, merkt es euch. Viel Spaß mit der Info. Ja, soll ich ein bisschen von meinem Urlaub erzählen? Bitte, wo warst du denn überhaupt? Ich war überall ein bisschen. Wir hatten den Plan auf jeden Fall mal wegzufahren über meinen Geburtstag und dass ich halt nicht da sein muss, ist irgendwie entspannter. Mache ich es die letzten Jahre immer mal wieder so und dann schreiben dir die Leute, aber du bist nicht gezwungen, da jetzt Kaffee und Kuchen zu machen an einem Geburtstag. Manchmal hat man da keinen Bock drauf, sondern will lieber alleine einen schönen Tag haben oder halt mit dem Partner zusammen. Wir hatten auf jeden Fall als erstes den Plan, das war der einzige Plan, einfach mal ins Allgäu zu fahren, weil da ist die Landesgartenschau. Und das war das letzte Wochenende von der Landesgartenschau. Und da haben wir gedacht, ja, wir waren schon lange nicht mehr bei sowas. Wir waren vor ein paar Jahren mal bei der Bundesgartenschau. Aber das gucken wir uns mal an. Habe ich die Kamera eingepackt und wir sind da hingefahren. Weißt du, was man da macht, was man da sieht? Ich glaube, nicht jeder weiß, was das ist. Nee, ich war da auch tatsächlich noch nie. Das Einzige, was ich so in der ähnlichen Genre, wo ich mal war, war die Kürbisausstellung. Das ist ja quasi das Gleiche. Das gibt es da bestimmt auch. Gibt es bestimmt auch Kürbisse, so jetzt um die Jahreszeit. Da gab es bestimmt ein paar Kürbisse, ja, aber eher wenige. Und wenn, dann waren die arg deformiert, die Kürbisse. Ich sag jetzt mal, was ich so denke, was man da so sieht, was man da so macht. Ja. Ich glaube, man läuft das so in der Gegend rum und da gibt es halt so Beispielgärten und dann gibt es da so, oh, und hier ist so Botanik wie in Italien und hier ist so das griechische Reich und was weiß ich was. griechische Reich, man kennt. Vielleicht ist es da so, dass da verschiedene Art und Weisen Gärten, wie Gärten einzurichten sind, sind da dargestellt. Auch, ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil, sind irgendwelche Gärten, meistens halt Firmen, die was zeigen wollen. Der Grundgedanke von dem ganzen Spaß ist, dass man Geld in die Hand nimmt, um ein schöneres Umfeld zu haben. Deswegen werden die, soweit ich weiß, werden die Städte da drin per Zufall ausgewählt. Und dann dauert es auch ein paar Jahre, bis die so hingerichtet werden. Also da wird ein sehr großer Bereich, ich kann es jetzt schlecht schätzen, aber das war jetzt in Wangen war das. Da war das so außenrum von der Stadt. Also in der Innenstadt kannst du ja nichts mehr hinbauen. Da kannst du nicht einfach Häuser wegreißen, dass du deinen Garten hinmachen kannst. Deswegen wird wahrscheinlich irgendwie die Stadt an sich vergrößert, werden ein paar Gärten und Landstücke aufgekauft. Und dann zeigen zum Teil irgendwelche Landschaftsgärtner und keine Ahnung was für Vereine, was sie alles können und so und machen da auch ein bisschen Werbung. Aber zum Teil ist einfach nur informativ, weil irgendwie Baden-Württemberg hat das so ein großes Gebäude gehabt, wo sie über Apfelsorten und so informieren. Dann gibt's so zum Teil irgendwelche Hochbeete, wo dann erklärt wird, das ist das und das Kräuterle und das ist für das und das gut. Und ein paar geschichtliche Sachen gibt's. Da ist eine große Firma, die irgendwie Stoffe gewebt hat, wusste ich nicht, habe ich noch nie gehört, die Firma. Aber die haben viel Elektrizität gebraucht, deswegen haben sie den Fluss, wie heißt der, Argen oder sowas, ein bisschen komischer Name für den Fluss, die Argen, haben sie genutzt, um da Strom zu erzeugen und dann war das halt alles ein bisschen aufgedröselt, hat man so eine riesen Turbine gesehen und so, das war schon cool. Haben die das Wasser gestaut oder haben die einfach eine Turbine reingehängt? Ja, die haben, glaube ich, in den Fluss einfach schon ein bisschen, ich glaube, man staut es immer ein bisschen, dass man Gefälle hat und kann man das auch so ein bisschen dosieren, je nachdem, wie viel Strom man braucht, kann man so und so viel Wasser da durchlassen, weil mit Speichern und Strom ist ein bisschen schwierig mit so großen Mengen. Und es war informativ und wir hatten gutes Wetter. Dann gibt es auch viele Ständle, wo irgendwie, wo halt Getränke verkauft werden. Und dann ist eine Bühne und dann spielt da zum Beispiel irgendein Musikverein oder sowas. Also es ist so ganz unterschiedlich. Oder irgendwelche Bauern zeigen Kindern, wie man, für was die Milch gut ist, was da für Vitamine drin sind. Und dann sind da auch irgendwelche Kühe und Glocken. Und was richtig krass war, wo ich mal aufgeschrieben habe, die haben einen riesen Spielplatz, die haben mehrere Spielplätze hingebaut, aber einer war richtig krass, den hatte ich auch in meinem WhatsApp-Status drin. Das ist ein Wasserspielplatz und ist im Endeffekt eine Riesenburg, die ist fast umgeben von Wasser. Auf dem Wasser sind dann so Floße und dann kannst du mit Paddeln da drauf rumfahren auf dem Wasser und dann kannst du von unten in das Gebäude vom Wasser aus rein. Da ist dann wie ein großer Sandkasten und in dem Gebäude hast du dann so Flaschenzüge und so, dass du das den Sand transportieren Alter, kannst und du kannst. Der Shit. Das war ein so geiles Gebäude. Am liebsten wäre ich da ein bisschen rumgeturnt, aber war auf jeden Fall nicht für meine Größe. Aber das Ding hat mich komplett geflasht und da waren auch sehr viele Kinder unterwegs. Ja, und ein Kind ist auch ins Wasser reingeflogen. Und da es doch ein bisschen kälteres Herbstwetter war, zu kurzzeitig war die Sonne da, aber insgesamt war es schon eher frisch, war das ein bisschen unpraktisch, weil der war so groß. Ich glaube, da hat man dann keine Wechselklamotten mehr zusammen. Aber hier, ich zeige dir kurz ein Bild, vielleicht kann man das auch irgendwo verlinken. Dieses Teil, also vielleicht mit der Beschreibung, jetzt wisst ihr, was da abgeht. Ich habe auch noch irgendwo ein Bild gemacht, wo Kinder auf den Floßen waren. Das sieht eigentlich gar nicht aus wie so ein klassischer Spielplatz, sondern einfach wie so ein Kabuff, so auf den ersten Blick und so ein Stadtfluss. Ja. Da war richtig viel Wasser für einen Spielplatz. Das ist echt too much. Generell, da war Platz da, um riesen Dinge hinzubauen. Das ist auch größtenteils Beton, aber auch viel Holz. Das war wichtig, glaube ich, bei der Landesgartenschau, dass Häuser gebaut werden, die nachhaltig sind. Vorteil nämlich an Holz ist, der speichert CO2. Das heißt, das CO2, was wir zu viel haben, können wir alles ins Holz reinpacken und dann bauen wir Häuser draus, dann ist es weg. Clever. Trick. Man muss nur viele, viele Bäume wachsen lassen. Das ist natürlich ein Problem, aber im Endeffekt wäre das eine Lösung für unser CO2-Problem. Naja, haben sie da mal angefangen. War bestimmt alles nicht günstig. Und was wollte ich noch erzählen? Ja, nee, das ist tatsächlich was. Das ist nicht so wichtig. Thema Spielplätze. Fällt dir nicht manchmal auch auf, dass so manche so Klettergerüste und so Dinge einfach viel zu gefährlich sind. Ja, tatsächlich, Alter, ist mir das jetzt im Urlaub aufgefallen. Ich war letztens, ich weiß nicht mehr, wo das war. War das nicht irgendein Junggesellenabschied? Da, wo wir damals beim Chris waren. Da gab es doch so einen Spielplatz, wo so kleine Baumstämme an Drahtseilen aufgehängt sind und die sind vertikal aber aufgehängt und du musstest so von einem zum anderen steigen und da gibt es nur so eine kleine Scheibe unten dran, wo du dran stehst. Mhm. Und die waren bestimmt, die ging so in einem leichten Gefälle bergauf, dass du immer höher kommst und am Ende waren es bestimmt 3 Meter. In meiner Erinnerung. Und das ist einfach viel zu gefährlich. So, wir wären fast runtergeflogen und wir waren eigentlich zu dem Zeitpunkt nüchtern. Und das ist echt... Nee. Glaubst du, dass wir da schon wieder nüchtern waren? Nee, aber gefühlt. Gefühlt. Für einen Spielplatz soll das reichen. Im Endeffekt, ja, so leicht angetrunkener Mensch ist wie ein Kind, das nicht so die perfekte Koordination hat. Weiß nicht, ich glaube, ein Kind hat noch weniger Koordination. Ich sag, auf Spielplätzen passiert viel mehr, als man denkt. Ja, aber ich glaube, Kinder sind auch robuster, als man denkt, deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, aber es ist echt krass. Ist so krass, manche, ja, manche Dinge sind echt heftig, ja. Aber ja, ich war jetzt im, wo waren wir da? War schon Österreich? Ich weiß es gar nicht. Da irgendwo an der Grenze. Ich glaube, wir sind nach Österreich rübergewandert oder so. Und da war auch oben so eine Alpe. Und da haben wir dann was getrunken, weil es kurz vor Ende wieder runter zu uns zum Parkplatz war. Haben uns belohnt mit einem Weizenbier. Mhm. Und da haben wir, sind wir dann auf so Liegen gesessen, wo man runtergucken konnte ins Tal. Aber vor uns war ein Spielplatz für Kinder. Und weil ja die ganzen Eltern das ähnlich gemacht haben wie wir, haben sie sich am Ende von ihrer Tour da hingesetzt, haben gegessen, getrunken und die Kinder waren auf dem Spielplatz. Aber das war ein relativ kleiner Spielplatz im Vergleich für wie viele Kinder da unterwegs waren. Mhm. Und der war eigentlich ganz cool, weil das so ein bisschen selber gebaut aussah. Und da gab es dann oben so ein Häusle, da konnte man so eine Leiter hoch. Und dann war auch eine Türe in das Häusle rein. Und dann ging es theoretisch auf der anderen Seite weiter, aber da war keine weitere Türe. Was das erste Problem war, weil die Kinder wollten ja dann trotzdem ins Haus kommen, also sind sie irgendwie außenrum geklettert, dass sie da irgendwie durchs Fenster reinkommen, wo ich mir gedacht habe, wer wäre denn in der Türe, würden Kinder nicht auf so dumme Gedanken kommen. Ja. Was aber auch gefährlich war, war wirklich die Türe, weil so viele Kinderhände wie da waren und wie Türen, wo die Türe auf und zu gemacht wurde, habe ich nur darauf gewartet, dass da irgendeine Hand eingeklemmt wird. Ja, und dass ein Kind runterfällt. Und das waren jetzt nicht 3 Meter, aber ich glaube, das Kind hat trotzdem geheult. Und ich glaube, das Ding, dadurch, dass es so Marke Eigenbau war, hat auch auf jeden Fall kein TÜV, das Ding. Naja, muss man selber wissen. Die Kinder, die Eltern waren gefühlt froh, dass die Kinder da erstmal für sich gespielt haben und die hatten auch einen heiden Spaß, bis was passiert ist. Die haben nicht so geguckt, ich weiß nicht. Ich habe das, glaube ich, mehr beobachtet als die Eltern, die da waren, ob da irgendwas passiert. Aber ich hätte jetzt auch nicht eingegriffen, weil ich ja nicht mein halt Kind. Wieder. Ich halt so. Muss ich lernen. Solange nichts blutet und nichts krumm absteht, ist doch alles so gut. Echt so. Gut, ich war nämlich auch im Urlaub, Patrick. Weißt du das? Mhm. Also was heißt denn hier Urlaub? Egal. Was ist die Definition von Urlaub? Nicht zu Hause zu sein. Ja, echt? Nee. Mehr als einen Tag nicht zu Hause zu sein. Und das mit Freizeit. So. Ja, okay. Und zwar habe ich mich da schon jahrelang drauf gefreut. Endlich war es soweit. Ich konnte meine Minnesota Vikings live sehen. Mhm. Was sind die Minnesota Vikings? Was ist das? Das ist mein Lieblings-NFL-Team. Die Leute werden es wissen. Football. Ja. Football, American Football. American Football, dieses Eierding, wo man durch so ein großes Ding manchmal durchschießt. Ja, so einfach erklärt ist es. Ja, ist doch auch. Und mein Lieblingsteam hat in London gespielt und der Weg nach London ist definitiv kürzer als in die USA. Ja. Deswegen habe ich gedacht, direkt wo die Tickets rauskamen, ich brauche das, ich muss dahin. War das ein Hustle, die zu bekommen? Schon ein bisschen. Es war halt ein Scheiß, nur noch Kackplätze waren frei, da bin ich halt auch in so einer Wartestange gewesen und dann gab es halt nur noch so Murksplätze, die sehr weit oben sind, was aber in dem Stadion eigentlich gar nichts ausmacht. Okay. Die waren halt auch dann billiger dementsprechend, als dass man weiter unten ist. Aber zum Glück war ich ja schon mal dort in dem Stadion und hatte schon mal den Blick von einer anderen Perspektive weiter unten. Mhm. Das war nämlich das Tottenham Hotspur Stadium. Ist das extra gebaut für American Football? Nee, aber tatsächlich zusätzlich zu American Football, weil es wurde 2018 gebaut oder sowas für den Footballverein Tottenham Hotspur, mhm, der auch in London ist. Und die haben dann damals auch extra große Kabinen für Football-Kader ausgelegt und große Duschen. Und dass man, den Platz, du kannst den richtigen Rasen, den kannst du so teilen und rausfahren und halt unterirdisch stapeln. Was man so mit seinem Rasen macht, genau. Und den unterirdisch stapeln. Und dann kannst du das Footballfeld von unten aus hochfahren und das ist überragend. Und je nachdem, welche Mannschaft spielt, ein anderes Footballfeld? Nee, das muss man dann wieder lackieren. Okay. Das sieht man ab und zu mal Videos auf Instagram, wie die Football-Endzonen vor allem markieren, die Strichle drauf machen. Das ist schon cool auch. Ich habe ein Bild gesehen in deinem Status und da habe ich auch, ich wusste, dass du gesagt hast, deine Karten sind relativ weit oberhalb, also weit weg vom Spielfeld. Aber allein auf dem Bild am Handy habe ich gedacht, ja nee, aber die, da waren schon Leute auf dem Platz drauf und habe ich gedacht, ja, das erkennt man schon, was da abgeht. Ja, was da abgeht, erkennst du super, weil das Stadion schon sehr steil und steil ist gut. Steil ist gut, hoch ist gut, steil ist gut. Noch irgendwas war's. Ja, und das war ein Lebenstraum von mir, muss man so sagen. Okay, ja, sehr schön. Und das habe ich mir jetzt erfüllt. Es war zwar relativ teuer, aber scheißegal. Geld muss weg. Und wir hatten ein ganz, ganz kleines Hotelzimmer in London. Und da habe ich erst mal gemerkt, ja, ich habe echt eine große Butze. Soll ich dir auch sagen? Ich musste da erst mal klarkommen, weil es war echt, wie viele Quadratmeter waren das? 10? Vielleicht insgesamt mit so einer dachschrägen Dusche. Und nee. Spannend dann, wenn man so sich manchmal auch, gerade wenn es zu zweit ist, irgendwie im Weg rumsteht. Also ich kenne es vom Camper auch, da ist auch sehr, sehr klein. Ja. Und es kann sich nur eine Person umziehen. Dann denkt man so, was mache ich jetzt mit den 5 Minuten Lebenszeit, wo ich drauf warte, bis die andere Person sich umgezogen hat und so. War es so schlimm bei euch auch? Duschen auf jeden Fall und Klo. Okay. Ich wollte eigentlich nicht groß aufs Klo in dem Zimmer. Deswegen habe ich immer nach dem Frühstück, bin ich nach dem Frühstück auf das öffentliche Klo in der Lobby gegangen. Ja. Okay, okay. Aber ich bin Fuchs. Ja, ne, klar. Nee, und dann haben wir uns ein schönes Wochenende in London gemacht. Ich fand's top. Das Wetter war ähnlich so wie hier. So 15 Grad, bisschen Regen während dem Spiel tatsächlich, aber juckt ja nicht, haben wir ja ein Dach über den Kopf. Und tatsächlich wollte ich dann auch nochmal, wenn ich schon in England bin, auch englischen Fußball sehen, weil ist ja die Geburtsstätte vom Fußball, hast du das gewusst? Das habe ich gewusst, ja. Ich habe Ted Lasso gesehen, die Serie. Okay. Da habe ich ein bisschen was mitbekommen bei Fußball. Ja, und dann habe ich online geschaut, wo gibt es denn noch Karten, weil in London gibt es eine Menge Fußballmannschaften. Ja, 7 an der Zahl, die erstklassig spielen. Okay, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für eine Stadt einfach. Ja, und vor allem jedes hat ihr eigenes Stadion. Und dann sind wir nach zu West Ham gegangen. Die kommt, glaube ich, auch vor bei Ted Lasso. Ja? Ja, ja, die mit dem Hammerle. Die mit dem Hammerle, ja, ja, ja. Die Hammers. Die Hammers. Und das war ein bisschen peinlich bei denen, weil die haben eine Hymne. Und während der Hymne spielen, haben die so brutal krasse Seifenblasenkanonen unten am Spielfeldrand. Und die Hymne geht eigentlich darum, dass du für immer und ewig Seifenblasen fliegen lassen sollst und so. Und dann singen das ganze Stadion, das ist zwar geil, weil wenn ein ganzes Stadion einfach eine Hymne singt, ist immer Gänsehaut-Moment und einfach cool. Aber hat irgendwie nicht so viel mit dem Fußball zu tun, so Seifenblasen, das ist irgendwie ein bisschen schwul. Sag doch sowas nicht, hey. Doch. Okay. Aber nochmal zurück zu deinem Football-Event, zu deinem Lebenstraum. Ja. Wie war's da drin? Wie viele, wurden die nur in Europa verkauft, die Karten? Oder waren da auch Amerikaner, die einfach rüberfliegen? Da waren auch Amerikaner. Tatsächlich haben sie dann der Stadionsprecher oder die, wo halt dann auf den Videoleinwänden zu sehen waren, haben dann mal so mehr oder weniger, wie sagt man, eine Umfrage gemacht mit, wer ist hier aus England, wer ist hier aus Amerika, wer ist woanders her? Okay. Und Amerika, da waren echt krank viele Amerikaner, also bestimmt 50%. Das ist ja quatschig. Die haben die ganzen Spiele bei sich, dann ist da ein so ein fucking Spiel oder insgesamt sind es 2 oder so. Von den ganzen NFL, wo in Europa sind? Ich glaube, dieses Jahr sogar 4 Spiele. Okay, aber nicht viele. Und selbst da fliegen die einfach mit und gucken sich das dann dort an. Ja, ja, was auch gut war, die Minnesota Vikings haben so ein Ritual vorm Spiel. Und zwar diesen Isländer-Move. Darunter kennt man es wahrscheinlich, wenn man einer so schlägt mit einer Trommel vor und dann schlagen alle in die Hände und schreien Skull. Skull. Skull. Ja. Ja. Und das war cool. Das machen die auf dem Platz dann vor. Das machen die vor dem Spiel, vor dem Anpfiff. Alle Spieler von der Mannschaft? Nee, nicht die Spieler, sondern das Maskottchen schlägt die Trommel oder irgendeine wichtige Person schlägt die Trommel und irgendeine bekannte Person schlägt es dann an und zeigt dir vor, wann du schlagen musst. Okay, und die Leute sollen dann mitmachen? Die Leute machen mit. Wie viele Vikings-Fans waren so prozentual? Also in den Stadion passen 62.000 und es waren so 60% Vikings-Fans. Ja. Okay. Es war ein Heimspiel für die Minnesota Vikings. Wieso das? Es gibt ja immer eine Heimmannschaft und eine Gästemannschaft. Ja. Und im Normalfall spielst du dann in einem eigenen Stadion, ja, aber in dem Fall wurde halt das Stadion als Heimstätte verkauft. Deklariert, aber ja, nicht wirklich ein Vorteil dann für die Mannschaft? Nicht unbedingt. Okay. Kommt darauf an, wie viele Fans die Mannschaft hat. Aber die Vikings haben anscheinend viele Fans, ja, in Europa und Umgebung. Hat es was gebracht auch beim Spiel? Ich war jetzt auch nicht da. Ich konnte es nicht verfolgen, wie das Spiel überhaupt ausgegangen ist. Ich habe nur von meinen Bengals angeguckt, wie sie leider versagt haben, ganz knapp. Aber war trotzdem spannend. Ja. Wie ist ausgegangen, das Spiel? Oder gab es irgendwelche Highlights zwischendrin? 23-17 ist ausgegangen für die Vikings. Sehr gut. Die Vikings haben dieses Jahr ein bisschen ein Problem. Und zwar starten sie immer in der ersten Hälfte vom Spiel furios und haben dann auch 17-0 geführt. Dann habe ich gedacht, ja, geil, geiles Spiel, Punkte. Kann ich mir neues Bier holen? Ja, habe ich dann in der Halbzeit gemacht, klar. Oder in der Quarterzeit, wie sagt man da? Viertelspause. Viertelspause, ja, wahrscheinlich. Ja, und 17-0 und dann habe ich gedacht, ja, easy, locker, lässig. Aber dann haben die Jets das Comeback gestartet mit ihrem Quarterback Aaron Rodgers. Der eine ganz gut tut eigentlich. Ja, aber der hat ein bisschen versagt, muss man schon so sagen. Okay. Der hat auch drei Interceptions geworfen, Fehlpässe gespielt. Oh, das ist das Schlimmste, was ein Quarterback machen kann. Ja, auf jeden Fall. Aber die Defense hat auch brachial gut gespielt. Die hat das Spiel gewonnen und wenn eine Defense gut spielt, dann muss ich eigentlich das Spiel gewinnen. Sehr gut. Und so ist geschehen. Und ich konnte feiern. Wurde dann auch danach noch gefeiert in London? Ging da noch was? Ja, auf jeden Fall. Da. Also die ganzen Vikings-Fans haben sich verteilt. Wir waren ein bisschen fertig. Wir haben uns noch was zu essen geholt oder sind essen gegangen. Und klar, okay, war noch ein bisschen sehr gut gelaufen. War geil. Ja, kann ich auch empfehlen, sowas zu machen. Auf jeden Fall. Leute, die da so drin sind oder auch generell an jeden? Generell Football im Stadion schauen, schwierig, wenn man es nicht 100% versteht, würde ich jetzt mal so sagen, weil dir fehlen halt die animierten Linien, die du sonst im Fernseher siehst. Ja. Das ist anders. Könnten sie doch ein bisschen auf dem Platz drauf lasern oder sowas. Ja, das könnte ich auf jeden Fall, wie beim Skispringen. Geht ja auch. Aber da sind sie manchmal ein bisschen komisch, die NFLs. Manche Sachen müssen ganz modern sein, manche müssen ganz alt sein. Und sind einfach, haben wir immer schon so gemacht und dann wird es nicht geändert. Und beim Football gibt es ja auch diese Kette. Es geht ja beim Football hauptsächlich darum, 10 Yards weit zu kommen und um diese 10 Yards zu messen, gibt es eine Kette. Die genau 10 Yards lang ist. Genau. Sollte man meinen. Und weißt du, wie die kalibriert wird? Jetzt wird es spannend. Das habe ich vor dem Spiel gesehen. Und zwar kalibrieren die, ob die 10 Yards ist, anhand von den handgezogenen Linien auf dem Spielfeld. Da passt ja gar nichts mehr. Nee. Die legen auch den Ball ja nach dem Spielzug dahin, wo sie denken, wo er war. Ja. Das wird auch nicht 100. Man könnte einen Chip reinmachen und dann steht genau die Distanz drin. Nee, der Schiedsrichter nimmt den Ball und sagt, genau da geht's weiter. Und falls jemand denkt, das könnte doch gereicht haben, messen sie mit dieser vorm Spiel kalibrierten Kette, ob es denn doch gereicht hat, wo der Schiedsrichter den Ball hinklingert. Das ist schon, wenn einem das bewusst wird, ist schon ein bisschen quatschig, aber auch witzig. Jedes Mal, wenn die Kette kommt, freuen sich alle. An den Linien. Vielleicht sind die ja hochpräzise dahin gezogen. Ja, es sah so aus, die haben da nichts dran gemacht. Jetzt sind alle 10 Yards sind sie abgelaufen, haben die Kette rangehoben. Ach, haben die, oder haben die mit der Kette die Linien gemessen? Ja, aber dann wäre es ja schon zu spät gewesen. Ja, nee, dann kann man auch wieder so ein bisschen den Ball weiter darüber legen oder darüber legen. Nee, das haben wir ja vor dem Spiel gemacht, das hat ja nichts mit dem Ball zu tun. Nee, ich meine, wenn du sagst, bist du spät, weil die Linien falsch sind, dann könnten wir ja sagen, okay, die Linie, die ist ein bisschen weit auseinander, wenn sie da sind, ja, dann lassen wir es halt gelten oder so. Nee. Dann könnten die das wieder so reinjustieren. Nee, die haben auf jeden Fall an der Kette da ein bisschen, haben die Kette angeschaut. Haben sie die Kette länger oder kürzer gemacht? Das habe ich nicht genau gesehen, okay. Das scheint wohl gepasst zu haben. Vielleicht haben sie so ein Einstellschräuble, wo ein Kettenglied dann so kürzer wird. Bestimmt. Ich glaube, das ist hochpräzise, was die Amis da machen. Ich auch. Das sollte man denn nicht reinschwätzen, würde ich mal behaupten. Die haben das ja drauf mit ihren Maßeinheiten. Das passt ja schon, wie die das machen. Ja, sehr schön. Gut. Und London generell von den Leuten, wie sind die? Ah, sind die cool? Super nett. Ich mag es in London eigentlich. Ich war jetzt schon das dritte Mal und war eigentlich jedes Mal cool. Ich war das zweite Mal beim NFL-Spiel und da hast du immer eine gute Zeit. Sehr schön. Ja. Vielleicht liegt es auch an NFL, man weiß es nicht. Ich war noch nie in England, wird aber bald soweit sein, beruflich. Perfekt. Bin ich gespannt, ja. So, ich habe noch eine Sache, über die ich gerne reden würde. Und zwar habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich hätte auch gerne ein Bubble-Update. Aber ich würde nochmal über dein Bubble-Update zuvor reden, weil wir ja gerade da ein bisschen rumgedaddelt haben. Also es wäre quasi so ein Bubble-Update-Doppelpack. Ah, geil. Machen wir das. Ja. Sehr gut. Dann. Bubble Update. Ups. Es geht ums Flippern. Hey. Wir fangen mit deinem Bubble an, weil das jetzt noch ganz frisch ist. Wir wollten schon ein paar Mal, du hast gesagt, ja, komm einfach vorbei. Und ich habe gesagt, ich melde mich. Und dann hatte ich doch keine Zeit. Und jetzt hat es spontan geklappt, weil ich Urlaub hatte und du Zeit hattest. Haben wir ein paar Runden bei dir geflippert? Ja. Das habe ich mich da gerade besprochen. Flippern. Ja, es macht krass süchtig, ne? Es ist ein verrücktes Gerät. Ich wusste im Endeffekt schon, was mich erwartet. Aber allein, wo du das Ding eingeschalten hast und dann auch kurz am Anfang mir gezeigt hast, wie das von unten aussieht, hat mich das schon direkt sehr fasziniert, das ganze Ding. Ja, auf jeden Fall. Das ganze Teil spricht irgendwie Wertigkeit oder strahlt Wertigkeit aus. Das alles sind Schräuble drin, alles ist ein einzelnes Käbele, ein einzelnes Lämble. Alles ist irgendwie mega gut durchdacht auch. Kommen wir vielleicht später zurück, das ist mir so während dem Spielen aufgefallen, was da eigentlich abgeht. Und die Kugeln sind schwer, diese Taster, diese Knöpfe, die man drückt, wo ich bisher immer gedacht habe, die sind aus so ein bisschen, wie sagt man, die haben so eine Anschlagsdynamik. Das heißt, wenn man stärker drückt, dann bewegt sich vielleicht der Klöppel schneller. Und das habe ich dich auch gefragt, ob das so ist. Und du hast gesagt, ja, theoretisch kann es jetzt so sein, weil es einfach nur ein Knopf ist, der macht einfach nur 1 und 0, mehr oder weniger. Ja. Das heißt, das Ding wird dann angesteuert. Es wird nicht schneller angesteuert, wenn man den stärker oder schneller drückt, den Knopf. Das geht theoretisch nicht. Aber es fühlt sich tatsächlich so an, wie wenn das so ist. Ja, vielleicht müssten wir da mal die Flipper-Profis in unserer Zuhörerschaft fragen. Vielleicht ist da auch irgendwie eine Kraftmessung drin oder eine Geschwindigkeit, wie du schlägst? Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Vielleicht könnte man einen Flipper-Profi in einen Podcast einladen, ja, der uns viele Fragen beantwortet. Ja, vielleicht hat er ja Bock drauf. Vielleicht hat er Bock drauf, ja. Also das ist die offizielle Anfrage. Flipper-Experte von Bubi, wenn du Bock hast, komm hier vorbei. Fürs Bubble-Update. Mach mal ein bisschen Bubble. Betonung, sorry. Ja, wir haben drei Runden geflippert. Und nee. Wir haben 5 Runden geflippert. Eins der ersten Probleme von Flipper-Automaten ist, dass die Zeit dahin schwindet. Auf jeden Fall. Manchmal denkt man sich, ja, eine Runde spielt man noch, zack, 10 Minuten weg. Ah. Und je nachdem, wie gut du bist, dauert es halt immer länger und die Zeit vergeht so schnell. Aber es ist ein gutes Zeichen, weil ich glaube, die vergeht nur so schnell, weil man Spaß hat daran. Und das war ja auch der Grund, wieso du sie gekauft hast. Geld zu Spaß, haben wir ja festgestellt, ist die beste Investition, die man machen kann. Mhm. Man hat pro Runde 3 Bälle und zieht am Anfang so ein Federding sie hoch und dann klöppelt es hoch und dann geht's los, wie man es kennt. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie zumindest digital geflippert, glaube ich. Bestimmt. Also ich hab schon ab und zu mal bei dem Windows XP gab es ja dieses Baseball Pinball. Ja. Da habe ich geflippert und ich weiß auch, dass ich auf dem Gameboy mal dieses Kirby Flipper Pinball gemacht habe. Das war eigentlich auch ganz cool. Aber das hat natürlich nichts mit dem Ding zu tun. Also man kann zwar da Punkte sammeln und man kriegt, also ich wusste auch schon, dass dieses Setting so Mission hat und dass man mehrmals Sachen treffen muss und dann geht es immer weiter und Kombos und keine Ahnung was. Also im Endeffekt, wenn man so casual zockt, dann macht man einfach, was passiert. Alles ein bisschen Zufall. Man hofft, dass der Ball nicht unten rausfällt und man versucht das Beste, dass der Ball, das ist auch die einfachste Regel eigentlich, der Ball darf nicht da unten rein. Ja, aber ich glaube, das muss man niemandem erklären. Aber wenn man es dann so ein bisschen sich, den ersten Ball wollte ich einfach mal so rumprobieren, um so ein Gefühl dafür zu bekommen und dann hast du mir erklärt, was da abgeht. und hast mir, glaube ich, schon einen ganz großen Batzen direkt erklärt, was man da alles machen kann, weil man lenkt es ja am Anfang nicht so richtig. Es ist too much am Anfang. Ich bin ja auch noch am Anfang. Ich bin ja auch noch ein Noob. Ja, glaubst du, da kommt jetzt auch noch Sachen, Missionen oder so Fortschritte, die du selber auch noch nicht auf dem Schirm hast? Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer noch irgendwelche. Wahrscheinlich kann man noch irgendwelche Kombos schießen oder sonst irgendwas, was ich noch gar nicht weiß, ganz sicher. Weil ich habe ja, es gibt ja quasi Stufen, an denen du voranschreitest, um zum Endboss zu kommen, zum Endkampf. Klingt verrückt. Und ich war bisher bei Stufe 2 von 6. Also okay. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu entdecken und viel zu trainieren. Das Coolste ist irgendwie dieses ganze Mechanische da, obwohl viele Sachen leuchten und flimmern und hochzählen und keine Ahnung was. Die Punktzahl wird ein bisschen arg weit oben, hat selten Zeit, da während dem Spiel hochzugucken, aber da stehen, glaube ich, viele Sachen dran. Das sind so LED-Lämple und alle anderen Sachen. Bei dir ist jetzt dieser Avenger, dieses Avenger-Setting hat hier oben in der Mitte so einen Hulk stehen, der hat Arme und kann sich bewegen. Das heißt, je nachdem, wann dem seine Mission ausgelöst wird, fuchtelt der so ein bisschen rum und bewegt sich und wird angry und macht Geräusche und so. Das finde ich halt mega cool. Oder dass diese Metallrampe, die man so hoch schießen muss fürs Extra, für die Multiball, da ist ja vorne so ein kleines, wie so ein Rad, wie so ein Mühlenrad. Ein Schaufelrad. Und das dreht sich dann so und das sind irgendwie richtig coole Sachen. Oder dass den Multiball muss man in so eine Vertiefung auf der Platte, sonst ist die Platte eigentlich durchgehend ja zu, aber an der Stelle ist eine Vertiefung und da kann man quasi reintreffen, aber der passt halt nur ganz genau da rein. Deswegen gar nicht so easy zu treffen. Und da ist drunter so ein kleines Ärmel, so ein mechanisches. Und wenn es so nett an der Zeit ist, dass du da reintreffen sollst, dann wird es einfach wieder so rausgedutzelt. Oder unten, das kennt man glaube ich auch, bevor diese Klöppel kommt, die man steuert, wie heißen die Finger? Finger? Sind solche, wie heißen die? Slingshots. Die Slingshots, also so Gummibänder. Und wenn man damit viel, oder wenn der Ball mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit entgegenkommt, wird er direkt mechanisch auch wieder rausgedutzelt. Was halt eigentlich eins von den geilsten Feelings ist, glaube ich, von da, weil es so automatisch automatisch passieren kann, dass der Ball immer mehr beschleunigt wird durch diese mechanischen Sachen, die den Ball anstoßen. Ja, das wird immer unkontrollierter und das ist ja das Ziel eigentlich vom Flipper, Kontrolle über deinen Ball zu haben. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass du Bälle stoppst, Bälle dahin schießt, wo du sie hinhaben willst und Kontrolle über das Spiel hast. Aber da sind wir beide, würde ich noch sagen, weit weg davon. Ja, ich habe jetzt das gerade mal so ein bisschen angeschnuppert. Ja. Für mich war das jetzt noch kein Training, noch gar nichts. Aber so wie bei meinem Bubble ist ähnlich, dass man am Anfang schon merkt, dass man immer länger in der Runde manchmal bleiben kann, wenn man so sich ein bisschen konzentriert oder auch weiß, wo man vielleicht hinschießen soll. Natürlich klappt das nicht, aber man checkt dann so, wie so Sachen leuchten und blinken und sich drehen und wo man dann wirklich Punkte holen kann. Und das ist ja das, wo man sich im Endeffekt nachher vergleicht, wo es darum geht, wer hat wie viele Punkte gesammelt, weil nur das sagt dann nachher, wie gut jemand ist. Ja, ich will jetzt endlich mal die 25 Millionen knacken, dass ich meine Initialien eingeben kann und in mein Scoreboard kommen. Okay. Weil ab 25 Millionen beginnt der Highscore, die Highscore-Liste. Und hast du das zurücksetzen können, weil es war ein Gebrauchter? Ja, ich habe das zurückgesetzt. Okay, und ab 25 ist quasi der unterste Platz. Das ist dann der dritte Platz oder wie viele Plätze gibt es da? Ja, es gibt 10? Da, glaube ich, verschiedene Stufen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Grand Champion ist auf jeden Fall der höchste, das ist aktuell bei 75 Millionen, also das ist Standard. Das musst du einfach schaffen, dass du in das Scoreboard reinkommst. Und dann gibt es noch eine Stufe bei 50 und bei, wie gesagt, bei 25. Da geht es darum, das endlich mal zu knacken. Ich war bei 20, da habe ich mich arg geärgert. Aber kommt noch. Ja, es wird kommt schon alles. Der läuft ja nicht weg. Der hat zwar Füße, aber der läuft nicht weg. Das ist auch so ein witziges Feature, das habe ich, glaube ich, auf dem Computer nicht so gecheckt gehabt. Es gibt ja die Möglichkeit, gegen den Tisch zu dutzen. Ne? Und weil das so lange, dünne Beine sind, wobbelt der auch so ein bisschen, also muss schon kräftig schlagen, aber der wobbelt dann so ein bisschen rüber. Und das kann man sich ja zu Nutzen machen, dass der Ball, wenn der theoretisch aus irgendwelchen ungünstigen Gegebenheiten oder weil man den halt wirklich dahin gespielt hat, mittig zwischen seinen Fingern durchgleitet und dann weg ist, hat man die Möglichkeit, dagegen zu dutzen, dass der so doch ein bisschen weiter rechts oder links kommt, dass man noch draufschlagen kann. Ja. Und wenn man das zu viel macht, dann ist da so ein Ding drin, wie hast du gesagt, ein Pendel? Ja, ist ein Pendel in der Mitte, ja. Und das erkennt dann, wenn man das zu viel macht, also sehr tolerant, wo man es schon richtig rum... Ja, man kann das auch einstellen, dass es ein bisschen... Ah, okay. Das, ja. Das Pendel. Oh, cool, dass man es einstellen kann. Und das warnt einen vor, und wenn man das dann zu arg macht, dann ist vorbei, dann darf man nicht weiterspielen oder dann werden die Punkte abgerechnet. Wenn man zweimal macht, dann ist der Ball, läuft der Ball einfach raus, deine Runde ist vorbei und du kriegst keinen Bonus. Kein Bonus. Und das bringt manchmal ordentlich was, ja. Aber im nächsten Ball geht's dann wieder. Dann geht's wieder. Okay. Also, ja, ich freue mich noch auf viele weitere Runden, ne, vom Geflipper. Ich glaube, es gibt da bestimmt auch nochmal ein Bubble-Update. Spätestens, ja, wenn du deine 25 Millionen dann geschlagen hast. Auf jeden Fall ein großes, großes Update. So. Da freue ich mich drauf. Gut, Bubble Nummer 2. Bubble, Doppel-Bubble-Feature. Ich habe es, glaube ich, im WhatsApp-Status angekündigt. Da habe ich so ein paar Ausschnitte aus meinen Simulator-Künsten gezeigt, die jetzt vielleicht gut aussehen, aber... So werde ich niemals fliegen, wenn ich mir dann wirklich eine Drohne, wenn die Drohne wirklich da ist. Ich wollte gerade sagen, was denn für ein Simulator? Ja? Also ein Simulator, habe ich es nicht erzählt gehabt? Doch. Doch, aber du hast jetzt nur gesagt, hat der Drohne. Der Drohne, der FPV-Drohne, da fliegen wie ein Vogeldrohne. Ich habe vor meinem Urlaub mehrere Bestellungen gemacht, um jetzt noch die fehlenden Teile. Ich habe jetzt erstmal diese Funke gekauft, dass ich das steuern kann. Und theoretisch hätte es ja sein können, dass ich zu unfähig bin und das mir doch nicht so viel Spaß macht am Rechner, dann braucht man sich ja, ich glaube, gar keine kaufen. Aber jetzt habe ich mir diese Brille gekauft, die ist schon da. Und ein Akku für die Brille, die ist da. Das Täschle ist da und ein feuerfestes Täschle für die Akkus ist da. Aber das liegt auf dem Balkon, weil das kam direkt aus dem AliExpress-Lager. Ah. Und es stinkt wie Scheiße einfach. Ja, das Blöde ist, die Drohne fehlt. Und ohne Drohne geht gar nichts. Ich habe zwar die Kamera, das Kameramodul, das man theoretisch verbinden kann mit der Brille, aber man muss es dafür, ich habe es probiert, mit USB geht es nicht, man muss es dafür in der Drohne einstecken. Das heißt, mir fehlt jetzt die Drohne und noch ein paar Akkus. Und solange ich die nicht habe, kann ich einfach nicht weitermachen. Das ist so bitter. Oh, das ist echt zäh, aber ist schon was in Aussicht, Patrick. Wie sieht's aus? Also ich gucke jeden Tag auf das Tracking von so einer China-Seite, wo ich das bestellt habe. Weil nur da, das Ding ist scheinbar auch gerade überall ausverkauft, keine Ahnung wieso, sehr begehrt, aber in China gab es noch, der Flug mit meiner Drohne ist schon gelandet und es wurde schon vor 2 Tagen sogar an die lokale Poststelle übergeben. Ich habe keine Ahnung, was das Postdienst ist. Postdienstleister, wer mir das nachher bringt, aber ich habe noch große Hoffnung, dass es vielleicht in den nächsten Tagen passiert, weil dann könnte ich da mal losstarten. Ich habe richtig Bock. Traumhaft wäre es ja noch, wenn es in deinem Urlaub kommt. Das wäre so geil. Ah, das ist jetzt echt bitter, weil wenn man so alles da hat, nur das Ding nicht. Ah, da, ich in deiner Haut will ich nicht stecken. Das Bittere ist ja, dadurch, dass das ein bisschen ein frickeliges Hobby ist, man könnte sich theoretisch so ein Komplettset kaufen, das schaltet mal ein, alles tut, alles verbindet sich. Gibt es ein paar wenige, aber größtenteils ist es so Marke Eigenbau. Du kannst entscheiden, was du für eine Brille nimmst. Dann musst du halt dazu eine passende Kamera nehmen. Dann schränkt es ein. Du kannst eigentlich mit jeder Drohne jede Kamera und jede Brille verwenden. Das ist ein bisschen blöd, weil du musst dich erstmal einlesen. Ich hatte da Bock drauf. Ich habe das Gefühl, ich habe es richtig gekauft. Es kann natürlich noch sein, es fehlt mir irgendwas, was ich übersehen habe. Man kann sich lauter so Extensions oder ich weiß nicht, wie sie das nennen, zum Beispiel irgend so ein Pieper, dass wenn du die irgendwo abschmieren lässt, wo du es dann immer findest, weil du weißt ja grob, wo du hingeflogen bist, aber wenn die irgendwo im Baum sich verheddert hat, checkst du immer, wo die nachher landet oder ob die noch im Baum hängt und dann kannst du die per Knopfdruck piepen lassen und so. Ja, das ist lauter clever. So Zeugs gibt's. Oder wenn die Feuer fängt, soll scheinbar auch vorkommen, gibt's so ein irgendein Modul, das dann den Rauch erkennt und dann irgendwie Spannung abschaltet oder irgendwie sowas, soll auch sinnvoll sein. Oder generell GPS-Tracker, keine Ahnung. Die Drohne, wo ich jetzt gekauft habe, ist so klein, da passt es alles nicht drauf. Die kann auch keine GoPro halten. Die ist klein und winzig, aber so will ich anfangen. Und jetzt heißt es warten, aber die Zeit kann man jetzt sinnvoll nutzen, um zu üben. Um zu flippern, genau. Wenn man dann keinen Bock mehr hat auf Simulator-Action, dann kann man flippern, ja. Ein kleines Update. Ich habe gedacht, das das teile ich mit euch. Ich habe auch vor, ein paar Videos zu machen und die in WhatsApp hochzuladen. Oder vielleicht auf TikTok mal gucken von meiner großen Drohnen-Expedition. Vielleicht funktioniert auch gar nichts, aber ich filme es einfach mal. Ah, da freue ich mich drauf. Da bin ich auch schon heiß drauf, aber das muss ich erst noch ein paar Stunden am Simulator absolvieren, bevor ich da auch einsteige in das Ding. Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. So wie ich mich am Simulator angestellt habe, werde ich Drohne jetzt schon Schrott. Ich glaube, deine Erwartungen waren zu groß. Ja, ja. Ich habe gesagt, es ist schwer. Ja. Aber man merkt viel, ja. Naja. Bestimmt so eine große Lernkurve wie beim Flibbern. Auf jeden Fall. Geht's auch ab. Ich glaube nicht. Flibbern ist, glaube echt die Lernkurve kleiner. Kleiner? Ja. Okay. Ja, die Kugel fliegt ja nicht. Ja, wäre die noch so eine dritte Dimension, wäre es crazy. Ja, weil ich gefühlt tue ich jedes Mal wieder von null anfangen. Wenn ich so alleine davor stehe und mal schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde flipper, dann merke ich so, was ich tun muss, wann ich die Kugel treffen muss. Und wenn ich dann wieder 2 Tage Pause mache und dann wieder einsteige, habe ich so wieder gar kein Gefühl dafür. Ja, vielleicht ist das ein Problem, weil ich glaube, da ist es wirklich so, du musst, wenn du loslegst, maximale Konzentration da reinlegen, dass der Ball nicht einfach irgendwie durchfliegt, weil das halt mega frustrierend ist und dann hast du keine Punkte und denkst du, scheiße. Ich glaube, das kann beim Drohnefliegen nicht passieren, weil manchmal schalte ich an und ich merke, ich bin richtig scheiße. Und wenn du das merkst, kannst du ja quasi sagen, ja, dann fliege ich halt nur so ein bisschen spaziergangsmäßig rum. Beim Flippern geht es halt immer um alles. Das ist schon stressig, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Wenn du da davor stehst. Aber das macht den Kick auch irgendwie aus. Ja, man kann nicht aufhören. Man kann auf jeden Fall nicht aufhören, ja. Außer die Kugeln magnetisieren. Dann sollte man aufhören. Was? Da ist ein Magnet drin in dem Flipper, oben beim Hulk. Ja. Und irgendwann habe ich so das Gefühl, magnetisieren, was völlig falsch ist, egal. Ihr wisst, was ich meine. Die Kugeln zu stark, die sind zwar leicht magnetisierende, aber irgendwann fangen die immer stärker mit an. Und ich habe das Gefühl, irgendwann tun die irgendwelche Kontakte aktivieren, sonst irgendwas, kleben zusammen unten und dann passieren komische Dinge. Okay. Deswegen, ja. Irgendwann so nach 3-4 Stunden sollte man dem Ding mal eine kurze Ruhepause geben. Und dann wird es wieder besser, dann geht es weg, oder wie? Ja, ja. Okay. Ja, ein paar Mal kam es vor, dass der Ball irgendwie so an der Stelle hängen geblieben ist. Dann hast du gesagt, ah ja, da muss man das noch ein bisschen, da geht die Mechanik nicht so leichtgängig, weil eigentlich kannst du da hängen bleiben, deswegen braucht man auch tatsächlich ein paar Mal die Fähigkeit, dass man den rumwackeln kann, dass der Ball halt theoretisch oder ja eigentlich praktisch da lose drin liegt und man es dann vorbeikommt. Wir mussten auch vorher kurz Doktorarbeit leisten und so ein kleines Stückle, wo irgendwo abgebrochen war, mussten wir wegmachen, weil sonst wäre die Kugel nicht mehr rausgerollt. Ja, genau. Aber ja, das ist doch cool, wenn man das... Dich hat's ein bisschen gestört kurz. Ich sag, der hängt schon wieder. Und ich fand's eigentlich ganz witzig, weil es so seinen Charme hat. Das Ding muss ja auch nicht perfekt sein. Ja, irgendwie. Das Ding soll schon perfekt sein. Ich will, dass mein Flipper läuft ohne Ende. Ja, der läuft, also größtenteils passiert ja gar nichts. Das passiert schon relativ selten. Ne? Ja, und manchmal wird irgendwas nicht richtig zurücksetzt, dann kann schlecht an der Multiball rankommen. Aber ist egal. Das habe ich vorher noch gemeint. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle das war. Ach so, ja genau, wenn du kannst ja mit mehreren Spielern spielen, was halt mega cool ist, bis zu 4 Spieler, kannst am Anfang auf Start drücken und dann hat jeder seine eigene Punkteanzeige. Und immer wenn du dran bist, wird gespeichert, wo du zuvor aufgehört hast. Also wenn du jetzt schon 4-mal den Halt getroffen hast oder diese Buchstaben weg, dann fährt es ja wieder auf den Zustand, wo dein vorheriger Ball weg runtergeflogen ist, oder? Richtig. Und zwischenzeitlich kam es auch vor, dass du einen Ball dir speichern konntest, der wurde so eingesperrt mit so einem Riegele und dann war ich dran und ich habe irgendwie da reingeschossen, wo der Ball gespeichert wurde, also wurde der rausgelassen. Ich habe im Endeffekt mit deinem weitergespielt und der andere wurde gespeichert und der Typ, der das ja programmieren musste oder die Funktion dem Ding geben musste, musste ja an solche Sachen auch denken. Ja, du musst alles komplett zerdenken. Wahrscheinlich, wenn du das Ding fertig baut hast, den Prototyp, musst du da wahrscheinlich Stunden investieren, bis dir irgendwas wieder auffällt, so wie im Geschäft halt auch. Im Geschäft halt auch. Und an das habe ich tatsächlich gedacht. Das ist wie so eine Maschine, die halt durch dieses Befüllen mit Funktionen und so musst du solche Sachen ausmerzen, weil erst wenn du die Funktion geschaffen hast, musst du ja gucken, was kann drumherum alles passieren. Und irgendwann hast du so viel Zeugs reingepackt, dass sich das gegenseitig beeinflusst. Und das musst du halt alles so gut es geht ausmerzen, ne? Und hoffen, dass da nicht irgendeine Situation passieren kann, wo es nicht mehr weitergeht oder so. Ja. Oder wo du fälschlicherweise dann Punkte verlierst oder keine Ahnung, was da passieren kann. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal gesagt, so ein Flipper ist ein Computer. Ist ein Computer, ja. Wie eine Maschine und Computer, irgendwie ja, so. Beides. Fall. Ja, sehr schön. Ist nicht ohne. Ich habe mir überlegt, ob ich noch eine Empfehlung mache, aber theoretisch wären wir durch von der Zeit. Ja, was? Bubi, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch irgendwas für uns? Ich hab nichts mehr, aber jetzt hast du mich schon irgendwie. Hast du Bock auf eine Empfehlung? Ja, eigentlich schon. Ja, komm, das machen wir noch. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Gut, machen wir es kurz und schmerzlos. Meine Empfehlung ist ein Film. Haben wir eher seltener, meistens haben wir uns Serien oder Spiele oder irgendwas empfohlen. Diesmal ist es ein Film und der Film heißt Dumb Money. Jetzt habe ich leider, weil ich das sehr spontan mache, nicht auf dem Schirm, wo es gibt. Ich versuche es mal nebenbei zu suchen. Sagt er dir irgendwas? Ich glaube, so ein bisschen ein unbekannterer Film. Dump Money sagt mir gar nichts. Mit deutschen Titel heißt er Dump Money, schnelles Geld. Ah. Natürlich heißt er nicht einfach Dump Money. wo findet man das? Wo guckt man sowas nach? Hat 6,9 auf IMDb, also nicht der krasseste Banger, aber man muss ja nichts empfehlen, was eh schon 10 Oscars abgeräumt hat. Ganz grob in dem Film geht es um die Geschichte von GameStop. Vielleicht habt ihr es am Rande mitbekommen, eine Aktie, die ein bisschen eskaliert ist. Und zwar alles, weil es einen Typen gab, der hat auf Reddit immer geschrieben, ja, investiert da rein, ich glaube, das ist gut, das ist hier, hat er so ein bisschen begründet, wieso er glaubt, dass das Potenzial hat und hat es immer gestreamt live und hat dann auch immer offengelegt seinen Kontostand. Und aus irgendeinem Grund haben Leute ihm vertraut und einfach auch mit investiert. Und wie es halt die Börse so will, steigt dann der Wert der Aktie und die Leute, die wenig Geld hatten, also viele haben ihr Erspartes da reingesteckt, haben einfach immer mehr gekauft, also wirklich noch mehr reingesteckt, immer wenn sie was verdient haben, was sie übrig hatten, da rein und haben auch gemerkt, dass es immer mehr wird und haben so sehr auf den Typen vertraut, dass, ja, nee, wenn er nicht seine Kohle da rausholt, dann mache ich es auch nicht und dann sind sie immer weiter drin geblieben und was dann tatsächlich passiert ist, wie es da weitergeht, müsst ihr euch selber angucken. Gibt es nicht eine Seite, die heißt, wer streamt ist oder sowas? Kann man das nicht einfach googeln, den Film, und da werden direkt die Streaming-Anbieter angezeigt? Ich habe die Befürchtung, dass das irgendwo auf Prime Video gibt es, aber nur zum Leihen, scheiße. Ah, das auf Sky gibt es das, ja. In der Flatrate. Ja, super. Du hast es doch, oder? Ja, Filme habe ich nicht mehr. Also leiten euch für 4 Euro auf HD, Apple TV oder ja. Bei Prime Video. 4 Euro ist er auf jeden Fall wert. Guckt ihn einfach mit ganz vielen Leuten an. Ist er wert? Wow. 4 Euro ist auf jeden Fall wert. Ich sage schon eine Empfehlung. Ist was nicht ganz so... Ist kein brachialer Film, ist kein Film, der so mega kompliziert und vercheckt ist. Das ist immer, finde ich, das Problem bei so krassen Blockbustern. Die machen immer eine mega komplizierte Story auf. Das Ding ist überschaubar und es geht eher so um die Leute und ihn als Person, was abgeht und so dramamäßig. Wenn das was für euch ist, dann guckt es euch doch einfach mal an. Ja, geil. Sehr schön. Ich habe nächste Woche eine Empfehlung oder in 2 Wochen. Freut euch drauf. Wir brauchen mehr Empfehlungen. Freut euch drauf. Die wird gut. Die wird anders. Anders. Nicht wirklich. Ja, gut. Dann heißt es für uns Abschied nehmen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit und geht mal wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ich gehe jetzt kochen.